Wer hat die Welt gemacht? Die Berge und das Meer. Wer lenkt das Firmament? Der Sterneherr. Wer färbt die Blumen all, die auf der Erde sind? Wer führt den Bach durchs Land? Regiert den Wind? Jesus, mein Gott und Herr, dir nur gebührt die Ehre. Alles hast du gemacht, du kennst auch mich. Jesus, mein Gott und Herr, dir nur gebührt die Ehre. Alles hast du bedacht, ich preise dich. Wer gibt dem Leben Sinn und trägt mit dir das Leid? Wer führt dich Tag für Tag durch diese Zeit? Wer schickt den Sonnenschein und lässt den Regen zu? Wer schenkt ein frohes Herz, gibt wahre Ruhe? Jesus, mein Gott und Herr, dir nur gebührt die Ehre. Alles hast du gemacht, du kennst auch mich. Jesus, mein Gott und Herr, dir nur gebührt die Ehre. Alles hast du bedacht, ich preise dich.